Die russischen Nachrichtenagentur TASS, ein senegalesischer Radiosender und die vietnamesische Nachrichtenwebsite Zhongzi berichteten über das glückliche Leben der koreanischen Frauen. Sie meldeten, dass die koreanischen Frauen, die in der Vergangenheit unter der japanischen Kolonialherrschaft ein elendes Leben führen mussten, in der Obhut der Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il in allen Zeiten der Revolution als Blume der Epoche und des Landes ein sinnvolles Leben geführt haben. Sie stellten ausführlich die Überlegenheit der Politik der DVJK für Wertschätzung der Frauen vor. Die Massenmedien berichteten darüber, dass das Arbeiterwohnheim der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk, das dank der sorgfältigen Leitung von Marschall Kim Jong-un errichtet worden sei, ein komfortabler Palast und ein glückliches Haus für die Arbeiterinnen sei. Das antiimperialistische Forum Deutschlands, das nigerianische Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee und die britische Song- und Politik-Studentengesellschaft fragten auf ihren Internet-Homepages die Beiträge darüber, dass die Mütter in der DVJK auf die herausragenden Menschen äußerst stolz sind.